Gewalt durch Entmenschlichung. Der Sozialwissenschaftler Harald Welzer schildert in seinem Buch Täter, die Gräueltaten der nationalsozialistischen Sonderkommandos, die 1941 in der Ostukraine über 30.000 Juden erschossen haben. Unter den Führern eines Kommandos befanden sich viele Kaufleute und promovierte Akademiker, die zuvor keine überzeugten Nationalsozialisten waren. Als Erklärung für ihr Morden führt Welzer neben der Gruppendynamik und der Autoritätshörigkeit an, dass sich der normative Referenzrahmen verschoben habe. Das ist allerdings keine Erklärung, sondern bloß eine Feststellung der Tatsachen. Die entscheidende Frage lautet: Wie konnten sich die Normen verschieben? Darauf gibt die Moralpsychologie eine Antwort. Studien zu Genoziden von der Antike über den Holocaust bis zu den Massakern der Gegenwart in Darfur 2003 zeigen, dass Menschen erst dann zum Massenmord bereit sind, wenn sie ihre Opfer entmenschlichen, indem sie sie als minderwertig und infektiös darstellen. Im Licht der aktuellen Forschung erscheint auch extreme Gewalt in neuer Gestalt, denn hier spielt Ekel ebenfalls die entscheidende Rolle. So hat die Hutu-Mehrheit in Ruanda im Jahr 1994 innerhalb von etwa 3 Monaten annähernd 1 Million Menschen der Tutsi-Minderheit mit Macheten und Stöcken in einem der grausamsten Völkermorde der Nachkriegszeit umgebracht. Zuvor hatten die Hutu dazu aufgerufen, die Tutsi wie Kakerlaken zu zertreten, weil sie Vergewaltiger seien. Denken wir an die Zugfälle zurück, bei denen man eine Weiche umlegen oder einen unbeteiligten Mann mit Rucksack von der Brücke stoßen muss, um 5 Gleisarbeiter zu retten. Unsere Angstneigung hemmt uns, andere mit unseren eigenen Händen zu töten. Wir können sie aber aktiv überstimmen, etwa wenn es darauf ankommt, eine Millionenstadt vor dem Untergang zu bewahren. Dann sind 70% bereit zu schubsen. Dieses Überstimmen fällt Tätern auch dann leichter, wenn es sich beim Opfer um das Mitglied einer Außengruppe handelt.